Alright. Mein Bruder war ein guter Junge mit dem Herz am rechten Fleck. Ein Hang zur Gangster-Scheiße und kein Wert für das Gesetz. Aber Liebe für die Gang, leider auch für schnelles Geld. Doch mit dem Licht kommen auch die Motten und fressen dein letztes Hemd. Wenn die große Nummer zu einer Zahl hinterm Komma bricht, meiden sie das Sonnenlicht, es kommt wie es kommt, also komme nicht mit du verstehst, denn du verstehst hoffentlich, dass du nicht verstehst, was meine Sorgen sind. Auch im Sommer sind die Nächte für ihn weiß, beide Hände kalt vom Schweiß. Nach gefüllten 18-1 kommt die Maske aufs Gesicht, Wohnungstüren brechen ein. Beute wird getauscht gegen Beutel voll mit Stein. Heute in seinem Rausch wirkt der Teufel auf ihn ein. Es zieht Lebenszeit vorbei in einem eingerollten Schein. Jeden Tag bete ich, er kommt sauber wieder rein. Doch der kalte Engel gibt ihn wieder frei. Mein Bruder ist so high, mein Bruder hört den weißen Teufel flüstern, nein. Mein Bruder jagt schon wieder Ticker rein. Geht mein Bruder leider sicher, wen beschützt man trotzdem, Geschwister? Mein Bruder ist so high, mein Bruder hört den weißen Teufel flüstern, nein. Mein Bruder ist geblendet von den Lichtern, ich weiß. Auch mein Bruder schreibt sein Schicksal, doch wen liebt man trotzdem, Geschwister? Ich lass dich nicht hängen, ganz egal mit wem sie kommen, welche Namen sie so kennen, ja das hat man halt davon. Familie über Gang, Gang über Leute, die dich sofort Bruder nennen und zu den Bullen rennen. Sie hassen den Verräter, doch lieben den Verrat. Damals war ich Täter, doch hab niemals ausgesagt. Bleib immer am Boden, hat mein Vater gesagt. Irgendwann muss jeder für die Taten bezahlen. War zu klug für die Anklagebank, Shotgun im Schrank. Schüsse in die Luft und wir lassen es knallen. Zwischen Dreck und die Waren, die vom Lastwagen fallen. Haben Lasten zu tragen, lassen uns nicht sagen. Wird es ernst, heißt es immer noch Mann gegen Mann. Suchst du Stress, siehst du hier rot? In meiner Welt gab es nie ein Verbot. Mein Bruder ist so high, mein Bruder hört den weißen Teufel flüstern, nein. Mein Bruder jagt schon wieder Ticker rein. Geht mein Bruder leider sicher, wen beschützt man trotzdem, Geschwister? Mein Bruder ist so high, mein Bruder hört den weißen Teufel flüstern, nein. Mein Bruder ist geblendet von den Lichtern, ich weiß. Auch mein Bruder schreibt sein Schicksal, doch wen liebt man trotzdem, Geschwister?